Dritter Teil: Der Weg zur Tat. Mit vollem Bewusstsein und geradezu absichtlich gibt diese Schrift nur in großen Zügen eine Übersicht über das Wesentlichste der Reform und überlässt es der Verwirklichung, dem Beraten der zur Erneuerung Entschlossenen, die Folgerungen, mannigfaltigen Ergebnisse, ja noch hinzukommenden Einzelheiten der grundlegenden Neueinstellung zu schaffen. Erst bei der Tat aber wird der Schöpferische mit Mut und Entschlossenheit alles, was aus der Grundeinsicht und dem unbeugsamen Willen zur Erneuerung sich ergibt, zu finden wissen, und es wäre sehr töricht, alles und jedes vorauszubeschwätzen, was das Erlebnis der Gestaltung zu gebären mit sich bringen wird. Wer sein Ziel fest im Auge behält, dem wird nie bange sein, dass er alles das findet und überwindet, was nötig ist und sich ihm hemmend entgegenstellt. Über die Kette Wille, Weg, Ziel, Tat, Leben, Gott, Wille mag in Deutscher Geist oder Judentum nachgelesen werden auf Seite 326 bis Seite 334. Das Vorfixieren aber des zu Tuenden darf gar nicht allzu früh mit allen Einzelheiten betrieben werden, auf dass die den Willen ans Licht bringende Tat nicht durch zu viel des Vorausgedachten lähmend beeinflusst werde. Wenn der Leser aus dieser Schrift das Vertrauen gewinnt, dass hier einer genau weiß, was er will, dann hat diese Schrift ihre Schuldigkeit getan. Zu viel aber des zu Vollführenden in allen Einzelheiten vorausverkündet, gäbe nicht nur dem Gegner zu viele Waffen der Gegenmaßnahmen in die Hände, es schadete auch der im Augenblicke der Verwirklichung voll und ganz aus der Persönlichkeit herausströmenden Kraft der Verwirklichung, die, wenn das zu Verwirklichende klar ist, mit spielender Überlegenheit alles Einzelhemmnis gleichsam hinwegzufegen vermag. Brennt erst das Feuer einmal, dann wird es mit dem Lichte der Erkenntnis, das es spendet, auch gleichzeitig alles Vernichtungswürdige und Störende hinwegzubrennen vermögen. Weit wichtiger als all das Einzelgeschehen und Detail ist aber für alle arische Tat das völlig bewusste Erkennen der Methoden des Feindes, alles arische Tun zu verhindern und im Keime zu ertöten. Gerade hier ist namentlich der Deutsche noch so blind und ahnungslos, dass bei der heutigen Lage der Dinge jeglicher Versuch einer Neugestaltung völlig aussichts- und hoffnungslos ist und bleiben wird, ehe nicht eine gründliche Einsicht in den Aufbau und Verlauf jeglicher geistig-politischen Bewegung sich in den Köpfen der Führerschicht eingewurzelt haben wird. Hier sollen diese Ausführungen, die zu dem bereits in Politik von Deutscher Geist oder Judentum geschilderten, hinzutreten, jene Wandlung schaffen, ohne welche das Geringste zu versuchen törichte und sinnlose Kraftverschwendung wäre. Hier gilt es geradezu beim Anfang allen geistig-politischen Geschehens ganz von vorne zu beginnen, soll der Neuaufbau irgendeiner arischen Gestaltung nicht bereits in seinem Fundamente jene Fremd- und Sprengstoffe enthalten, die das ganze Gebäude immer wieder zusammenzubrechen oder in die Luft zu fliegen vorherbestimmen. Eine grundlegende, allen Bauversuchen vorausgehende Erwägung muss hier Gemeingut aller arisch Gewillten geworden sein, soll nicht alles, wie bisher, zu trostloser Kraft- und Zeitvergeudung verdammt bleiben. Jener politisch-geistige Prozess ist mit der Kristallisation um einen kristallinischen Kern vergleichbar. Der geistige Führer ist der Kern, die Anhänger und Parteigenossen bilden die anschießenden Kristallisationsstoffe. Voraussetzung des Gelingens solchen Kristallisationsprozesses ist begreiflicherweise die chemisch-organische Gleichartigkeit der anschießenden Moleküle. Dies Gesetz der Gestaltung in allem geistigen Geschehen ist aber seit Jahrhunderten denen, die es verhindern wollen, ganz anders bewusst und gegenwärtig als den kindlich naiv darauf loslebenden und wirkenden arischen Geistern. Stehen sich doch hier zwei Menschenarten gegenüber, deren grundverschiedene soziologische Stellung in der menschlichen Gesellschaft einmal des Näheren beleuchtet werden soll. Der monadische arische Einzelmensch und der Mensch des Vereinswesens, der Verbrüderung, des Gemeinschaftswollens, der Schavrusse, hebräisch Wort für Freundschaft, Sowohl die Menschen kirchlicher als jüdischer Gemeinschaft können als Schawrussen-Menschen bezeichnet werden, die, weil jeder Einzelne hier nicht so sehr den Einzelwillen und ein Individuum bedeutet, als vielmehr den Knotenpunkt eines weltumspannenden Netzes, der sich auch der Aufgabe, der Pflicht und des Zusammenwirkens seiner Gemeinschaft völlig und jederzeit bewusst ist. Lernen aber die stets monadisch isoliert wirkenden arischen Menschen nicht, nun, wo es um Sein und Nichtsein geht, sich auch zu inniger Gemeinschaft mit Ausschaltung aller Todfeinde aus ihren Verbänden zusammenzuschließen, dann wird eben der arische Mensch als Individualität ebenso wie als Staat aus der Welt für alle Zeiten verschwinden. Die beiden größten Weltmächte aber, Zion und Rom, sind sich des erwähnten Kristallisationsprozesses derart bewusst, dass sie alles, was zu dessen Verhinderung und Vernichtung nötig ist, meisterhaft und unermüdlich und bis zum heutigen Tage völlig unsichtbar betreiben. Das aber besteht vor allem und namentlich darin, gleich neben den kristallinen Kern, also den Führer, ihre Moleküle anzugliedern, sodass dann die Kristallisation, mag sie äußerlich noch so gewaltig durch immer neue Anhänger anwachsen, auf ein gegebenes Zeichen vernichtet werden kann. Einen hochbedeutsamen Wink gibt hier ein jüdisches Sprichwort, das die uralt ererbte psychagogische Weisheit dieses Volkes, seine Bewusstheit allem geistigen Geschehen gegenüber auf das Schärfste hervortreten lässt. Der Fisch stinkt vom Kopf aus, sagt der Galizianer und bekundet hiermit sein Wissen um die Möglichkeit, einen Fisch, dessen Leben und Gedeihen Zion nicht genehm ist, durch fäulniserregende Fremdstoffe in der Kopfgegend zur Vernichtung zu bringen. In der Tat aber fürchtet der Geheimbündler das Anwachsen einer ihm feindlichen geistigen Bewegung nicht im geringsten, sofern es ihm nur gelingt, den Kopf dieser Bewegung zum Stinken zu bringen, das heißt also den Führer und Vorkämpfern der zu bekämpfenden Bewegung seine Leute als beste Freunde, Mitvorkämpfer und ständige Berater und Genossen zuzuschanzen. Diese von uns in deutscher Geist oder Judentum als Abkommandierte zum ersten Male ausführlich geschilderten Elemente sind es nun, die der Jude, ebenso wie der ihm in allen psychagogischen Schlichen ebenbürtige Jesuit, seit Jahrhunderten unsichtbar und nie durchschaut, in alle ihm feindlichen Bewegungen eingeschmuggelt und so deren völlige Wirkungslosigkeit und Ungefährlichkeit auf das Glänzendste erreichend.